Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin Franz Schandl aus Wien. Man hat einige Worte schon zu mir gesagt. Vielleicht nur zu meiner Beziehung zum André Gorz. Wir haben uns eigentlich nie persönlich kennengelernt, aber wir haben einen sehr intensiven Briefwechsel gehabt zwischen 2003 und 2007. Der ist teilweise auch in dieser gelben Nummer der Zeitschrift Streifzüge nachzulesen. Da liegen, glaube ich, 3 oder 4 Exemplare noch am Fenster, wenn jemand Interesse hat. Ich werde auch versuchen, irgendwie bei meinem Referat relativ eng an den Schriften von Gorz irgendwie dran zu bleiben, vor allem natürlich an den letzten, die also nach 2000 entstanden sind. Also das heißt, mein Beitrag, man konzentriert sich irgendwie auf Wissen, Wert und Kapital 2004, beziehungsweise Überlegungen und Schriften, beziehungsweise die Briefe, die er an mich irgendwie geschickt hat. Ja. Wichtig, denke ich mir, war für André Gorz immer, schon zentral eigentlich vom Verräter ausgehend, die Frage nach dem Ich. Und da möchte ich eigentlich auch gleich das erste Zitat irgendwie bringen. Es liegt übrigens da so ein Thesenpapier auch noch auf. Auf der linken Seite habe ich, also es müsste sich eigentlich ausgehen und es liegen dort noch ein paar, wenn sie jemand will, das sind also lauter Zitate von Gorz, die mir irgendwie wichtig erscheinen. Gorz schreibt: Nicht ich handele, sondern die automatisierte Logik der gesellschaftlichen Einrichtung handelt durch mich als anderer, lässt mich mitwirken an der Produktion und Reproduktion der sozialen Megamaschine. Sie ist das wahre Subjekt. Sie übt ihre Herrschaft auf die Mitglieder der herrschenden Schichten ebenso aus wie auf die Beherrschten. So kommt also eher auch dazu zu sagen, dass der, Zitat, der auf eine Ware reduzierte Arbeiter nur von Waren träumt. Der Traum der wahren Arbeitskraft ist die Kaufkraft und in traumwandlerischer Sicherheit sind also gewerkschaftliche Forderungen immer darauf kapriziert, diese vorzubringen und diese irgendwie einzufordern. Das ist also auch immer dann diese Logik von nicht wir wollen etwas anderes, sondern wir wollen mehr. Gorz war auch schon in seinen Schriften vor 2003 auch immer so in Distanz zu dem, was man als Interessenspolitik beschreiben könnte. Also er ist eigentlich davon ausgegangen, dass sich die Menschen von denen ihnen auferlegten Charaktermasken absetzen müssen. Also das heißt, sie haben nicht ihre soziale Rolle zu erfüllen, sondern sie haben in Distanz zu ihrer sozialen Rolle sich als Menschen zu verfügen. Selbst ist eigentlich, Zitat Gorz, selbst ist eigentlich nur die Distanz, die er zum anderen, zu dem er sozialisiert wurde, behält. Das Ich, für das er irgendwie stritt, war also eine zu und für sich zu erobernde Möglichkeit, keine Tatsache. Das steht natürlich auch etwas im Widerspruch zu einigen Formulierungen, die von anderen Referenten gekommen sind, aber das ist eigentlich so meine Interpretation von dem, wie ich ihn erfahren habe und wie wir ihn in den letzten Jahren diskutiert haben. Wie es überhaupt, denke ich mir, das macht auch der ganze Kongress sehr deutlich, irgendwie, man müsste irgendwie den Gorz irgendwie in einem Plural besprechen. Also ich meine nicht, wer war Gorz, sondern wie viele oder so. Ja? Also das ist ich stelle natürlich irgendwie meinen Gorz irgendwie vor, der, denke ich mir, eine mögliche Interpretation ist unter vielen. Also das heißt, ich melde da jetzt kein Monopol an. Die große Frage für ihn ist, was sollen wir in und aus unserem Leben machen? Und ich denke mir, man soll da gar nicht lachen, denn da ist alles andere gemeint als der berufliche Weg und die Karriere, sondern da stellt sich eigentlich immer die Frage, nicht was will ich werden, sondern was will ich sein. Und dass die im kapitalistischen System völlig verdrängt wird vom Durchkommen und dass eigentlich die Inhalte haben sich der Form beliebiger Laufbahnen und deren Erfordernissen unterzuordnen und dass ich verschwindet in Rollen und Charaktermasken. André Gorz schreibt: Unsere Wünsche und Bedürfnisse sind verstümmelt, formatiert, er verwendet da irgendwie bewusst irgendwie ein Wort aus der Computertechnologie, verarmt, infolge der Allgegenwart der kommerziellen Propaganda und der Überfülle der Waren. Und da wir selbst Waren sind, insofern wir uns nunmehr selbst verkaufen müssen, um unsere Arbeit verkaufen zu können, haben wir die dem Kapitalismus innewohnende Logik verinnerlicht. Für diesen ist das, was produziert wird, nur insofern wichtig, als es einen Ertrag abwirft. Für uns als Verkäufer unserer Arbeit ist das, was produziert wird, nur insofern wichtig, als es Arbeitsplätze schafft und Lohn ausschüttet. Eine strukturelle Komplizenschaft verbindet den Arbeiter mit dem Kapital. Für den einen wie das andere besteht das entscheidende Ziel darin, Geld zu verdienen, so viel Geld als möglich. Der eine wie das andere erhalten das Wachstum für ein unabdingbares Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Der eine wie das andere sind dem immanenten Zwang des immer mehr, immer schneller unterworfen. Um das vielleicht irgendwie auf eine ganz primitive Pointe runterzubringen, der Porsche-Arbeiter will Porsche-Arbeiter bleiben, nicht Porsche abschaffen, geschweige denn die Autos oder die Arbeit. Also das, was eigentlich erforderlich wäre, und das ist jetzt nicht unbedingt André Gortz, sondern Günther Anders, nämlich, dass die Arbeiter in einen Produktstreik treten, also dass sie sagen, wir wollen diesen Scheißdreck eigentlich nicht produzieren. Das, was wir produzieren, macht uns kaputt. Wir wollen nicht kaputt gemacht werden. Es ist an der Zeit, immer mit diesen Produkten, also nicht nur mit diesen Produktionsverhältnissen, sondern auch mit diesen Gebrauchswerten irgendwie aufzuräumen, das ist irgendwie ökologisch unmöglich. Das ist eigentlich der Punkt, der eingefordert ist, und ich denke, Gortz hätte dann den auch eingefordert, der aber bisher die Ansprechpartner dieser Aufforderung nicht trifft, sie überfordert oder sonst was, wäre eine ganz eigene Diskussion. Hinter sich gelassen hat André Gortz jedenfalls so 1979-80 die Verehrung der Arbeit und den Glauben an die revolutionäre Potenz der Arbeiterklasse. Es gelte also nicht, den Arbeiterstatus zu verwirklichen, sondern es geht darum, ganz bewusst mit dem Arbeiterstatus zu brechen. Das ist, denke ich mir, freilich ein paradigmatischer Bruch mit den Prämissen der alten Arbeiterbewegung. Und er sagt das auch so: Arbeit und Kapital sind aufgrund ihres Antagonismus grundlegend Komplizen, insofern ihr entscheidendes Ziel das Geldverdienen ist. Also er kapriziert sich auf die Gemeinsamkeit und nicht auf das Trennende diesbezüglich. Trotzdem, glaube ich, ist diese Schrift Abschied vom Proletariat teilweise eigentlich als ihr Gegenteil gelesen worden, nämlich sie ist gleichzeitig gelesen worden als ein Abschied von der Linken und auch ein Abschied vom Kommunismus oder vom Sozialismus insgesamt. Es ist nicht ganz zufällig, und das nur so als Bemerkung am Rande, dass vor allem in grünen Kreisen vor allem das Konzept der dualen Wirtschaft sehr beliebt war. Also duale Wirtschaft meint, dass es irgendwie einen heteronomen Lohnarbeitssektor gibt und einen autonomen Sektor, der davon alimentiert wird. Das ist eigentlich bei den Grünen und vor allem auch bei konservativen oder rechten Grünen so in diesen Gründungsphasen recht begeistert aufgenommen worden. Das halte ich aber für eine Verwechslung, und die hat sich auch nach einigen Jahren aufgelöst. Für ihn war es ganz klar, und er sagt das auch, dass der Abschied vom Proletariat, Zitat Gortz, in keiner Weise eine Kritik des Kommunismus ist, sondern im Gegenteil. Also das heißt, wenn man das genau liest und dann auch die Folgeschrift Wege ins Paradies, dann ist eigentlich so das Bekenntnis zum Kommunismus, das eigentlich wirklich auch alle Schriften durchzieht, recht ungebrochen. Aber der Kommunismus bedeutet weder Vollbeschäftigung noch Lohn für alle, sondern Abschaffung der Arbeit, ganz dezidiert in der gesellschaftlich spezifischen Form, die sie im Kapitalismus hat, das heißt der Arbeit als Beschäftigung, der Arbeit als Ware. Das heißt ganz deutlich, und das geht auch durch seine letzten Schriften durch, Geld, Arbeit und Ware haben zu verschwinden, so lautet die Botschaft, die eigentlich radikaler nicht sein könnte. Nur eine vom Wertgesetz befreite Arbeit, sagt Gortz, kann eine Produktion ermöglichen, die im Dienst der menschlichen Entwicklung steht, statt die Menschen in den Dienst der Warenlogik zu stellen. André Gortz spricht in seinem letzten Buch von einem kategorialen Bruch. Und ich möchte das an einer Frage eigentlich dann auch noch ein bisschen nachvollziehen, damit man weiß, was das heißt, nämlich am sogenannten garantierten Grundeinkommen. Während ja in den 80er Jahren noch die autonome Arbeit aus der heteronomen Arbeit mit einem Grundeinkommen speisen wollte, also aus der Lohnarbeit speisen wollte, geht er inzwischen davon aus, dass dies unmöglich ist und er vollzieht eigentlich beim Grundeinkommen einen schroffen Positionswechsel. Also ich denke mir und werde das auch kurz irgendwie erläutern, dass seine Forderung und seine Position Anfang der 1980er Jahre und jener, von 2004 bis 2007 nicht mehr, also in einem schroffen Widerspruch eigentlich stehen. Also beginnen wir mit den 80er Jahren. Gortz vertrat, vor allem in den beiden Schriften Abschied vom Proletariat und Wege ins Paradies, und er war auch einer der Väter dieser Ideen, das Konzept eines Basiseinkommens oder eines Grundeinkommens, das basiert auf einer dualen Wirtschaft, wo der heteronome Sektor, also jener lohnproduzierende Sektor, die Fabriken, die Lohnarbeit, der Profit, die Steuern weiterhin bestehen und diese, den autonomen Sektor, der immer größer wird, weil die Leute immer weniger Beschäftigung finden und man auch was tun sollte und sie irgendwie sich beschäftigen sollten. Also kurzum, die Lohnarbeit sollte via Staat ein Grundeinkommen für alle alimentieren. Ganz deutlich manifestiert sich diese Änderung in seinem letzten Aufsatz, Seid realistisch verlangt das Unmögliche, den er für die Streifzüge Juli 2007 geschrieben hat. Da findet sich fast eine Verschiebung des Grundeinkommens dahingehend, dass er es bloß noch als ein Vehikel für etwas Weitergehendes betrachtet hat. Und eines ist auch wichtig zu erwähnen, ihm war die Finanzierung des Grundeinkommens eigentlich in der Zwischenzeit schnurzegal. Also das heißt, er war in der Hinsicht eigentlich nicht realistisch, sondern er ist davon ausgegangen, solange Menschen Geld brauchen und in einer Gesellschaft leben, in der es Geld gibt, muss man ihnen Geld zur Verfügung stellen, egal wo es herkommt. Er schreibt, die Funktion des Geldes würde nicht mehr den heutigen Kriterien entsprechen. Ein in ordinärem Geld ausgezahltes ausreichendes Grundeinkommen ist im Rahmen der existierenden kapitalistischen Warengesellschaft nicht realisierbar. Davon muss immer ausgegangen werden. Gänzlich aufgegeben muss man die Forderung eines Grundeinkommens dennoch nicht. In schweren sozialen Krisensituationen kann sie zeitweilige Teilerfolge erzielen und vorübergehend die allgemeine Misere lindern. Also das heißt schon alles nichts mehr von einem perspektivischen Konzept. Zu einer gesellschaftlichen Transformation wird sie nicht führen. Das Grundeinkommen darf folglich nicht als Zweck an sich gefordert werden, also anders als 1980. Seine Forderung ist nur sinnhaft, wenn sie die Einsicht verbreitet, dass das Existenzrecht der Einzelnen nicht von der Leistung wahnförmiger Arbeit abhängen darf und die allgemeine Verarmung allein durch die Unfähigkeit des Kapitalismus verursacht ist, die Reichtumsschöpfungspotenziale in einer vom Diktat der Wertverwertung entkoppelten Weise einzusetzen. Das geforderte Grundeinkommen muss als Mittel, als Gelegenheit verstanden werden, sowohl Arbeit wie Konsum der Fremdbestimmung durch die Logik der Warengesellschaft durch Praxen zu entziehen. Was heißt das? Das heißt, dass das Grundeinkommen ist einerseits völlig systemimmanent, aber solange der Kapitalismus besteht, der Geld zum Kaufen fordert, ist es andererseits notwendig, dass die Menschen über Geld verfügen, unabhängig davon, ob der Markt das abwirft oder nicht. Gortz schreibt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen besteht die Bevölkerung weiter aus individuellen Warenkonsumenten, die sich in einer totalen Abhängigkeit befinden. Selbstorganisierung, kooperative Selbstversorgung, gemeinschaftliche Aneignung und Nutzung von Produktionsmitteln, kurz emanzipative Überwindung der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse werden verhindert. Der halbtote Kapitalismus entlohnt den individuellen Konsum wie eine produktive Tätigkeit. Die Individuen werden dafür bezahlt, dass sie sich durch den Konsum fremdbestimmter Waren selbst so produzieren, wie die gesellschaftlichen Ordnungsmächte sie haben wollen. Die Waren kaufen und bestimmen ihre Konsumenten. In seinen letzten Aufsätzen hat André Gortz den Schritt eigentlich zu einer Antiökonomie gemacht. Also das heißt, was er auch als kategorialen Bruch bezeichnet, heißt, dass unsere ganzen gesellschaftlichen Kategorien, in denen wir denken, beziehungsweise auch die Institutionen, die sich irgendwie herausgebildet haben, in der Form nicht mehr brauchbar sind, sondern überwunden werden müssen. Also dass das Universum von Kapital, Ware, Tausch, Staat, Geld, Markt, Arbeit insgesamt zur Disposition steht und nicht dahingehend, dass man also, weiß ich, das Kapital zähmt und andere Waren produziert und den Tausch anders organisiert und staatliche Forderungen durchsetzt und so. Also das sind für ihn Abwehrkämpfe, notwendige Abwehrkämpfe, die man natürlich auch führen muss, aber die haben keine gesellschaftliche Perspektive, die er eigentlich nur in einem Jenseits dieser Kategorien sieht. Also das stellt er irgendwie zur Disposition und das führt dann natürlich selbst auch zu, ich möchte da jetzt kein neues Fass aufmachen, aber auch dazu, wenn ich ganz an das erste Zitat erinnere, dass eigentlich auch die Frage nach dem Subjekt möglicherweise anders gestellt werden müsste, also nicht so emphatisch als ein positiver Begriff, sondern durchaus in seiner ursprünglichen Wortbedeutung von subizere, nämlich das Unterworfene, sich im Subjekt wiederfindet, eine andere, also die Rückseite des Objekts, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr eingehen, sondern nur andeuten, dass eigentlich hier auch eine Kettenreaktion entsteht, wo sich immer mehr in Frage stellt, je weiter die Dinge gedacht werden. Also das ist, was er unter kategorialen Bruch versteht, unter Antiökonomie. Antiökonomie ist für ihn, auch ein Zitat aus seinen letzten Schriften, eine Ökonomie der Unentgeltlichkeit. Er geht davon aus, dass dieses Zeitalter der Unentgeltlichkeit sich unaufhaltsam ausbreitet und es stellt sich nur die Frage, was man damit macht. Also das kommt eigentlich wieder diese alte Frage von der Rosa Luxemburg hoch. Natürlich, ich meine, in einer Gesellschaft, wo Geld gefordert wird, wenn die Leute kein Geld mehr haben, ist das natürlich für die Menschen eine wahnsinnige Situation und bedeutet Massenverelendung. Aber man könnte sich doch auch den gesellschaftlichen Stoffwechsel ohne dieses ganze Brimborium von Tauschen, Kaufen, Handel, Geld und so vorstellen. Das ist eigentlich der Punkt, auf den er verweist. Ja, und ich denke, zudem wird dann auch Aufhebungsperspektive und so der Stefan noch einiges sagen. Und ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin eigentlich fertig.